ein schönes Bübchen. Seht mal die kleinen Händchen und die kleinen Nägelchen. Und alles ist schon dran. Er hat ja noch keine Zähne. Mutti, die Tante in der Sonntagsschule, hat gesagt, dass alle Menschen Sünder sind. Aber der kleine Peter ist doch noch kein Sünder. Doch, mein Kind, der Peter ist schon ein Sünder. Was? Nein, das glaube ich nicht. Warum denn? Kommt, setzt euch einmal ruhig hin, dann werde ich euch das alles erzählen. Ihr wisst doch noch, dass wir diesen Sommer im Zoo waren. Da haben wir Leoparden gesehen. Die hatten doch solche schwarzen Flecken auf ihrem Fell. Oh ja, die bunten damals so. Ja, da gab es aber auch einige kleine Leoparden. Die hatten auch schon schwarze Flecken auf ihrem Fell. Wisst ihr das noch? Die hatten sie bei der Geburt von den Eltern mitgekriegt. So ist es auch mit der Sünde. Peter ist ein Sünder, weil sein Vati und seine Mutti Sünder sind. Und sein Vati und seine Mutti sind Sünder, weil ihre Vatis und Muttis Sünder waren. Und ihre Vatis und Muttis, weil ihre Vatis und Muttis... Ja, so kann man weitergehen. Wo hat es denn angefangen? Das können wir in der Bibel lesen. Dort steht, dass Gott am Anfang zwei wunderschöne Menschen machte. Zusammen durften sie in einem herrlichen Garten wohnen, wo viele, viele Obstbäume standen, von denen sie nach Herzenslust essen durften. Gab es auch Apfelsinen dort? Ja, alle Sorten Früchte gab es dort. Nur von einem Baum in der Mitte, hatte Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen. Wenn ihr es doch tut, wird etwas Schlimmes mit euch geschehen, dann werdet ihr sterben. Eine Zeit lang ging alles gut. Adam und Eva waren so glücklich, sie hatten nie Streit, denn Sünde gab es noch nicht. Und sie konnten immer mit Gott sprechen. Aber eines Tages geschah das Schlimme. Eva ging in der Nähe des verbotenen Baumes spazieren und hörte auf einmal eine leise Stimme. Sie schaute auf und sah eine Schlange, die redete und sagte, »Hat Gott gesagt, dass ihr nicht essen dürft von allen Bäumen dieses Gartens?« Mutti, konnte die Schlange wirklich sprechen? Ja, das konnte sie. Denn durch die Schlange sprach der Teufel. Er sagte, »Es ist gar nicht wahr, dass ihr sterben werdet, wenn ihr vom verbotenen Baum esset.« Sondern ihr werdet sehr klug werden, genauso klug wie Gott selbst. Eva sah, wie lecker die Frucht aussah. Sie streckte die Hände aus, nahm die Frucht und biss hinein. Da wurde ihr Herz ganz dunkel. Ängstlich lief sie zu Adam und gab ihm auch davon zu essen. Auf einmal hatten sie beide Angst vor Gott. Sie machten sich Schürzen aus Feigenblättern und versteckten sich im Garten. Gott konnte sie aber finden wohl. Ja, und er fand sie auch. Er bestrafte sie und schickte sie aus dem schönen Garten. Nun mussten Adam und Eva schwer arbeiten. Nachher wurde ein Kindlein geboren und dann ein zweites. Bald bemerkten die Eltern, dass auch diese kleinen Kinder schon Sünder waren. Und seitdem hat es nie mehr ein Kind gegeben, das kein Sünder war. Außer einem. Wer war das? Der Herr Jesus. Ja, Gott wollte die Menschen nicht verloren gehen lassen. Darum sandte er seinen eigenen Sohn, den Herrn Jesus, um für uns am Kreuz zu sterben. Er trug die Strafe für die Sünden aller Menschen. Sind nun alle Menschen gerettet? Nein, aber alle können gerettet werden, wenn sie eins tun. Was denn? Wenn sie ihr Herz ganz für den Heiland auftun, dann vergibt er ihnen die Sünden und macht sie zu Kindern Gottes, die einmal einen schönen Platz in seinem Himmel bekommen werden. Das Blut des Heilands reinigt uns.